Die Zeitung Rodong Shimun vom 6. Juni brachte einen Leitartikel mit dem Titel »Herzlichen Glückwunsch zum 8. Kongress der koreanischen Kinderorganisation«. Im Leitartikel hieß es: Der 8. Kongress der koreanischen Kinderorganisation ist eine edle Frucht der glühenden Liebe der Partei der Arbeit Koreas zur Nachwelt und Zukunft sowie ein bedeutsames politisches Festival, das es deutlich zeigt, wie sich die Mitglieder der Kinderorganisation, die in der Obhut der großen Sonne sorgenlos aufwachsen, glücklich entwickeln. Alle Mitglieder der Kinderorganisation sollen mit großer Ehre und Stolz Mitglieder der ruhmreichen Kinderorganisation von Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sein, wahre Söhne und Töchter von Marschall Kim Jong-un und zuverlässige Herren des starken und gedeihenden Korea werden.